dich hier an, ich verrecke. Denn ich habe viel zu sagen, werde nicht meine Klappe halten. Viele stecken mir Stein auf den Magen. Ich will kein Penner sein, ich will mein eigener Herr sein. Ich will kein Penner sein, ich will mein eigener Herr sein. Staat und Gesellschaft brauchen keinen Kritiker. Ich bin ihnen ein Dorn im Auge. Dafür haben sie bezahlten Politiker. Meine Einstellung ist zwar mein Verderben, aber ich gehe meinen Weg weiter. Schmeiß ich werde Spuren am Sterben.